Ja, hallo und herzlich willkommen zu unserem Workshop Beispiele einer psychologischen und feministischen Praxis. Unsere Referentin ist Ariane Pancell. Ihr wart ja vielleicht gerade eben schon bei dieser Podiumsdiskussion, da wurde Ariane ja schon vorgestellt, aber ich werde einfach nochmal wiederholen, falls jemand hier neu ist. Ariane hat bis 1995 kritische Psychologie studiert, also noch am PI, am Psychologischen Institut, und Marxismus am Philosophischen Institut hier an der FU. Sie hat zu Subjekt- und Geschlechteraspekten neoliberaler Globalisierung promoviert, politische Arbeit im antipatriarchalen Netz geleistet und arbeitet jetzt im Berliner Krisen- und Beratungszentrum für vergewaltigte Frauen, Lara. Ja, und ist auch Psychotherapeutin. Ja, und zwar soll es jetzt in diesem Workshop, wie auch schon auf dem Podium angerissen, um die Fragen gehen, welche Bedeutung ein kritisch-psychologischer Hintergrund für eine feministische Beratungspraxis hat und was das auch vielleicht für die Analyse eigener Praxiswidersprüche nützlich sein kann. Also auch eigene Handlungsmöglichkeiten und Behinderungen reflektieren zu können. Dabei soll es einerseits darum gehen, wie gesellschaftstheoretische Analysen gewaltvermittler gesellschaftlicher Strukturen und Herrschaftsverhältnisse einen Gegenpol setzen könnten zu zunehmender Privatisierung und Individualisierung von Gewalt und Gewalterfahrung, die ja im neoliberalen Diskurs gibt es ja immer mehr die Tendenz, strukturelle Probleme in den Verantwortungsbereich der Individuen zu verweisen, also sozusagen zu personalisieren, was man dagegen setzen könnte und wie auch schon im Podium angesprochen, wie man diese strukturellen Bedingungen dann wieder in der Beratungspraxis auf die einzelnen Probleme vom Subjektstandpunkt aus beziehen kann. Zweite Frage wäre, wie sich eigene Praxiswidersprüche und Probleme analysieren lassen, wo ja schon das Beispiel genannt wurde, zum Beispiel ausgehend von einem Gefühl der Überlastung oder des Ausgebranntseins zu analysieren, wie auch zunehmende Arbeitsbelastung durch neoliberale Veränderungen zustande kommt, beziehungsweise was die dann konkret im Arbeitsalltag ausmacht und was die institutionellen Bedingungen, unter denen gearbeitet wird, für eigene emanzipatorische und feministische Ansprüche bedeutet. Da hat Ariane jetzt hier was Praktisches vorbereitet. Ja, und dann werde ich hier nur moderieren. Ich bin Felicitas Carini aus der Vorbereitungsgruppe von der Ferienuni und ansonsten Ariane. Ja, hallo. Darf ich kurz fragen, wer schon heute Morgen da war, damit es nicht, oder vielleicht besser wäre nicht? Einfach um so ein Stück zu wissen, was jetzt noch alles an, weil ich habe ja schon relativ viel gesagt zu der Praxis, aus der ich jetzt berichte oder die ich versuche, in kritisch-psychologischer unter anderem Perspektive zu reflektieren. Für die, die nicht da waren, nochmal ganz kurz, ist Lara ein Begriff? Lara, das Krisen- und Beratungszentrum für vergewaltigte Frauen in Berlin? Ich würde es dann nochmal ganz kurz anreißen, zumindest, auch wenn das doppelt ist. Also ich würde gerne nochmal kurz zu der Arbeit was sagen und dann würde ich nochmal eingehen auf, also zu der Arbeit in dem Beratungszentrum und dann würde ich, das ist jetzt eine Wiederholung, ein Stückchen, dann würde ich nochmal versuchen, was für mich wichtig war, kritische Psychologie ist ja eine gesellschaftskritische Psychologie. Das ist ja eigentlich der Witz. Das ist sozusagen eine Psychologie, die versucht, Gesellschaftskritik mit in die psychologische Praxis einzubeziehen oder dafür Kategorien zur Verfügung zu stellen. Und würde nochmal sagen, was da wichtige Eckpunkte meines Erachtens sind und würde euch gerne am Beispiel, das ist jetzt allerdings Bildmaterial, würde euch gerne dieses Projekt vorstellen, was aus der Not herausgestellt ist. Es war eine vierseitige Zeitungsbeilage. Extra keine wissenschaftliche Publikation, weil die Illusion dahinter war, dann lesen es mehr Leute, was nicht unbedingt stimmen muss. Warum wir ein Projekt gemacht haben, in dem auf verschiedenen Ebenen, nämlich grafisch, Zahlen, also Daten, textmäßig, verschiedene Perspektiven auf sexuelle Gewalt so zusammenkommen, dass sie unseres Erachtens reflektierbar wird, a, als Moment gesellschaftlicher Veränderung, in der gesellschaftlichen Perspektive, aber auch B, aus der Subjektperspektive, was heißt es für Frauen, die betroffen waren, sind und das verarbeitet haben, oder für die Beraterinnenseite. Das würde ich euch gerne nochmal durchgehen und vorstellen und dann gerne in die Diskussion gehen. Ja, wäre das so okay? Ist das, stört es, wenn ich mich hinstelle? Ich bin ein Zahnblick. Ah, yes. Also, Lara ist, also für die, die nicht da waren, ist ein Krisen- und Beratungszentrum, was in Berlin einen Versorgungsauftrag hat, als Anlaufstelle für Frauen, die sexuelle Gewalt im Erwachsenenalter. Und das unterscheidet sich von Wildwasser, nicht weil es sich abgrenzt, sondern von der Finanzierungslogik des Senats. Also sagen wir, obwohl wir auch zusammenarbeiten, natürlich ab 14 Jahre, was so aber nicht, natürlich nicht trennscharf ist. Also Frauen, die sexuelle Gewalt ab 14 Jahren erlebt haben, also im Erwachsenenalter. Versorgung heißt, es ist eine Anlaufstelle für Krisen. Es ist eine Help oder Hotline von 9 bis 18 Uhr jeden Tag, außer am Wochenende, also Montag bis Freitag. Und es hat, genau, es ist ein Resultat oder ein Produkt, es ist erkämpft worden aus der Frauenbewegung. Mit Notruf und so weiter ist Lara auch finanziert worden. Also die Finanzen sind erkämpft worden mit zweijährigen Verträgen, die jedes Mal wieder neu verlängert werden müssen. Bis jetzt stand es relativ wenig in Frage, dass das ein notwendiges Angebot in der Stadt ist. Und wurde weiter finanziert. Das gibt es jetzt im 15. Jahr, die Feier, also dieses Jahr 15-jähriges Bestehen. Und genau, ich hatte das ja heute Morgen gesagt, also es hat die Leute, die da arbeiten, sind 7 Frauen, eine Verwaltungsfrau, 6 Frauen, davon sind 2 Psychologinnen, wovon ich eine war, ich gehe da demnächst weg. Und Sozialarbeit, Sozialpädagogik, Pädagogik, das ist so das Spektrum. Wir hatten das ja heute Morgen in der Diskussion mit einer interdisziplinären Zusammensetzung von Anlaufstellen. Es ist ganz wichtig, dass es mehrere Grundsätze hat, die hat Wildwasser auch, aber ich gehe jetzt mal auf Lara ein, weil da komme ich jetzt unmittelbar her. Parteilichkeit, also parteilich. Mit dem Zusatz, also die Widersprüche der gesellschaftlichen Verhältnisse werden in der Beratungsarbeit mitreflektiert. Das heißt, nicht jede Frau sagt die Wahrheit, sondern sie wird ihre Gründe haben. Und da ist der erste Link zur kritischen Psychologie. Sie wird ihre Gründe haben, warum sie das so erzählt und warum sie in dem Moment Hilfe braucht. Das ist erstmal nicht in Frage gestellt. Also ein Parteilichkeitsbegriff, den ja die kritische Psychologie auch hat, der aus verschiedenen Analysen kommt. Es gibt sehr viele verschiedene Parteilichkeitsbegriffe und der eigentlich daher kommt, dass die gesellschaftlichen Verhältnisse bestimmte Widersprüche hervorbringen, die im Alltag allein nicht lösbar sind. Wo Leute Sachen machen, die eigentlich irrational scheinen können, wie das Beispiel mit kurzen Hosen bei 30 Grad minus auf die Straße zu gehen, die aber, wenn man die Begründung und die Begründungszusammenhänge rauskriegt, durchaus eine Logik haben. Beim Thema sexuelle Gewalt ist es ja oft so, dass aus einer langen Geschichte von sexueller Gewalt, was ist ja oft nicht nur Gewalt im Erwachsenenalter, sondern dann auch plus Missbrauch in der frühen Kindheit, bestimmte Verhaltensweisen, die aus den bestmöglichen Überlebensstrategien zustande kommen, die so jetzt erstmal aus einer super, ein Mensch handelt nach bestem Wissen und Gewissen, irrational erscheinen. Also klar, ihr seid wahrscheinlich meistens Psychologin und wisst dann, das einzuordnen. Parteilichkeit also heißt Anonymität, also nicht die Pflicht, dass das irgendwo, oder die Angst, dass das irgendwo ankommt, so herauskommt, dass die Krankenkasse das weiß, dass irgendwie so, also Anonymität auf Wunsch, also auch ein falscher Name, wir fragen da gar nicht nach, wir fragen zwar nach einem Namen, aber immer mit dem Zusatz auf Wunsch anonym und dann geben wir da ein anderes Chiffre ein. Kostenfreiheit, das ist das, was wir versuchen zu gewährleisten, das sind die Kämpfe, die dann sozusagen mit der Finanzierung stattfinden und nicht im 1:1 mit den Frauen, so wie viel kannst du zahlen, wie viel zahlt deine Kasse, so. Und dann eine ressourcenorientierte Haltung, heißt das in der therapeutischen Richtung. Das heißt, eine Haltung, die sagt, wir wissen nicht, was für dich, für sie, wir sitzen ganz klar, respektvolle, was für sie gut ist. Also so sagen wir das jetzt auch nicht, aber wir gucken, wir sagen, jede muss ihren Weg und ihre Schritte finden und wir können nur gucken, welche Unterstützung und welche Hilfeleistung oder welche Gesprächsangebote was auch immer können wir leisten. So, wir haben zum Beispiel auch, und das ist so, wir sind nicht nur die Beraterinnen, die da angestellt sind, sondern auch Rechtsanwältinnen, und zwar Rechtsanwältinnen, die geschult sind mit sexualisierter Gewalt, die sozusagen da schon seit Jahren rotieren. Das sind auch die Rechtsanwältinnen, das überschneidet sich mit den linken Anwältinnen in dieser Stadt, die dafür zwar ein Honorar kriegen, die aber das nicht jetzt festmachen, sondern ihre Kanzleien haben, die aber mit dem Thema vertraut sind. So. Es gibt auch Gruppenangebote. Wir sind jetzt nicht so die Anlaufstelle für Selbsthilfegruppen, das ist eher Wildwasser. Es gibt zwar eine Selbsthilfegruppe und verschiedene Gruppen, Notfallkoffergruppe für Notfallsituationen und so, aber das ist erstmal so das Hauptsetting-Angebot von Lara. Okay. Es ist natürlich so, dass es immer eine Anlaufstelle, weil wir das ja heute diskutiert haben, für eine einzelne Frau ist, die kommt und Unterstützung braucht. Aber wie ich schon gesagt habe, unser Traumabegriff ist ein Begriff, der sehr stark sagt, Gewalt, sexualisierte Gewalt ist immer eine soziale Gewalt. Ja, es ist nie, es ist keine Naturkatastrophe. Es ist eine Gewalt, die in sozialen Verhältnissen ist. Das hat bestimmte Konsequenzen für die Einschätzung der psychischen Verfassung, sage ich mal, auch mit der jemand kommt. Das ist das eine. Es ist immer eine soziale Gewalt. Das heißt, wir haben mal so eine Tabelle gemacht. Was heißt das eigentlich? Das heißt, in dem Therapieslang, wenn eine, er, sie, es, wie auch immer, früh sexuelle Gewalt erfahren hat, ist es eine Bindungsstörung. Logischerweise, weil in frühen Zeiten entsteht dann irgendwie eine Komplikation, eine Gewalt in der Bindung. Also in irgendeinem frühen Bezugsperson oder was auch immer. Es ist immer auch zum Beispiel beim Gang zum Arbeitsamt die Gefahr, jemand... Hallo. Ups, das ist hektisch. Das ist doof, ne? Wir machen einfach weiter. Nee, mach gar nicht. Also die Idee ist, dass im Kontext, also das, was die psychischen oder auch sozialen oder auch gesellschaftlichen, existenziellen Probleme, mit denen die Frauen kommt, in der Weise für uns zu verstehen, dass es immer im Kontext der Gewalt als eine Form der sozialen Gewalt verstanden ist. Das ist leider, finde ich, in der psychotherapeutisch-klinischen Landschaft keine Selbstverständlichkeit. Dann wird sozusagen eine Bindungsstörung angenommen, eine frühkindliche Bindungsstörung, aber es wird nicht gesehen, aha, natürlich, wenn ich oder eine früh mit 2, 3 Jahren angefangen hat, Missbrauch zu erleben, sexuellen Missbrauch, was ja auch irgendwie so ein blöder Begriff ist, dann ist da natürlich eine Störung in der Bindung, im Selbstverhältnis, im Selbstwert. Also man kann das sozusagen aufschlüsseln, dass der Kontext sexueller Gewalt, die ganzen Lebensbereiche, die sozial sind, und das sind alle Lebensbereiche, in einer spezifischen Weise betroffen sein können. Also die soziale Dimension der Gewalt zu verstehen. Das heißt dann zum Beispiel, schwer Verhältnisse, Vertrauensverhältnisse einzugehen. Ne? Entweder ein sehr großes Vertrauen oder großes Misstrauen. Also es heißt überhaupt nichts fest, es kann nur heißen. Das ist auch wichtig, dass man keine Zuschreibungen hat. Oder es heißt zum Beispiel, ein Gang für andere ganz normal zum Arzt oder so, kann sein, dass es eine Auslieferungssituation darstellt. Und dann muss das im Kontext der sexuellen Gewalt als eine, okay, da hat eine soziale Gewalt erlebt, das heißt eine Auslieferung, eine Ohnmachtssituation, ein Gang zum Arzt, wo jemand irgendwas macht, nicht weiß wie, also ich muss sagen, Gutachten sowieso, also psychologische oder medizinische Gutachten zum Jobcenter, sind alles Momente, wo aufgrund der sexualisierten Gewalterfahrung Probleme auftreten können, die aber in dem Kontext anders einzuordnen sind, als wenn man sagt, oh, das ist eine Angststörung, wenn man das aus dem Sozialen rauslöst. Das ist unser Zugang, zu versuchen, das möglichst immer in diesem Kontext so zu verstehen. Was dann eine andere Haltung, glaube ich, nochmal ausmacht. Weil das ist ja keine selbstverschuldete, aus irgendwelchen Defiziten entstandene, so wie es ja oft, also nicht so sehr, auch wenn es manchmal auch zu Krankheiten führt, zu starken auch, was nicht in erster Linie eine Pathologisierung, sondern Verständnis für die Situation der Gewalt und, jetzt komme ich zum zweiten Punkt, Trauma eben nicht als ein herausgelöstes einzelnes Ereignis, sondern Trauma als ein Prozess, der sich eben fortsetzt, weil die Frau muss zum Jobcenter gehen und dafür sorgen, dass sie nicht aus ihrer Wohnung oder dass sie aus ihrer Wohnung umziehen darf, weil der Täter zum Beispiel die Adresse kennt. Also geht sie hin und sagt, hallo, ich bin Frau X, ich wurde vergewaltigt, ich muss jetzt einen Umzug sehen. Geht ja nicht. Ist ja total verstellt. Also diese Sachen zu beachten und da Unterstützungsmaßnahmen anzubieten, heißt eben auch, nicht nur mit der einzelnen Frau zu arbeiten, sondern eine Begleitung zu organisieren, die Beauftragten in den Arbeitsämtern anzusprechen und auf einer Weise eine Sensibilisierung für Themen zu machen, die unabhängig von der individuellen Person sind, die da gerade was braucht, sagt, hier braucht es irgendwie eine andere Unterstützung. So. Das wären so Arbeitshaltung und Grundsätze und Bedingungen dieser Beratungsstelle. Jetzt ganz speziell mein Part darin und ich als, wie ich ja schon gesagt habe, einzige kritische Psychologin in dieser Beratungsstelle, heißt es zum einen, also ich hatte ja vorgeschlagen, das als Problem von Lebensführung zu sehen. Also das im Fokus auf Lebensführung, die problematischer wird nach einem Gewaltereignis, Erlebnis oder auch nach einer Kette von Gewalterlebnissen. Und zu sehen, und da würde ich jetzt gerne noch mal kurz das anmalen, wenn ich jetzt Lebensführung ins Zentrum setze und nicht die Person, sage ich jetzt mal so, ich weiß nicht, ob das ist jetzt kein ausgedachtes Schaubild, ob das funktioniert, Lebensführung, dann ist die Perspektive eins auf die gesellschaftlichen, also nee, auf die, wie nennt man das denn, gesellschaftliches Subjekt auch, aber ich sage es jetzt trotzdem mal auf die gesellschaftlichen Anforderungen. Und Perspektive 2, das ist jetzt sehr stark, auf das, wie sich die Anforderungen subjektiv darstellen, nach dem Ereignis, also nach dem Überleben von sexueller Gewalt. Also das wird jetzt hier mein Thema sein. Also wie die Anforderungen sich subjektiv darstellen. Da würde dann das Ganze hinterherkommen mit, also Zeile 1, Perspektive gesellschaftliche Anforderungen, wie verändern sich die Verhältnisse? Ja? Also wir haben jetzt zum Beispiel Sozialabbau. Und wie stellen die sich dann aber aus subjektiver Seite dar? Was macht das zum Beispiel für die Einzelnen? Welche Schwierigkeiten, Probleme, Hürden, Möglichkeiten vielleicht auch. Damit habe ich jedenfalls für mich den Zugang gefunden in der Arbeit, dass ich sowohl das therapeutische, psychotherapeutische Wissen hier um diesen Traumatherapiebereich, also Traumabereich brauche, als auch die Analyse zu machen, wie kann ich immer wieder auch auf die gesellschaftlichen Anforderungen, wie hat sich da was verändert, wie stellt sich was darstellen. Also dieses nicht zu trennen, hier ist das Subjekt und da ist die Gesellschaft, sondern bei Lebensführung, was sind eigentlich die Anforderungen an die Lebensführung von gesellschaftlicher Seite aus, also von den ganzen institutionellen und so weiter politischen Seiten und wie stellt sich das subjektiv als Anforderung dar? Ist das soweit? Wir müssen nicht ganz klar, wessen Perspektive ist das jetzt? Unsere hier oder deine in der Arbeit oder deine mit den Frauen zusammen? Also genau, das ist die Perspektive einer, die behauptet, dass man mit der kritischen Psychologie in der praktischen Arbeit arbeiten kann. Indem ich zum Beispiel diese doppelte Perspektive einnehme und auch vermitteln kann. Ich kann nicht nur sagen, Mensch, jetzt machen wir mal ein bisschen Stabilisierung, dann gehen Sie morgen ins Jobcenter, sondern ich kann auch sagen, okay, was wäre an der Stelle wichtig, das ist jetzt schon 10-mal vorgekommen, wir müssen irgendwie deutlich machen, dass der Reha-Beauftragte des Jobcenters zum Beispiel auch eine Möglichkeit schafft für bestimmte Gewaltsituationen, dass da eine Einrichtung, also da, dass da was eingerichtet wird, um mit weniger Hürden da irgendwas zu bekommen. Oder auch nicht erzählen zu müssen. Oder diese gesellschaftlichen Missstände werden ausgeglichen, in denen es eine Begleitung gibt. So. Also es wäre, so habe ich mir das jetzt vorgestellt, es gibt diese zwei Perspektiven. Das eine, wie die Anforderungen sich darstellen, aber dann unabhängig davon eine Analyse der veränderten Anforderungen. Also verändert, sage ich immer, was ist eigentlich in den letzten Jahren passiert mit Sozialabbau, mit Technokratisierung vielleicht, mit dem, was ich vorhin als Beispiel hatte, mit dem Callcenter. Ist das so weit... Ja? Geht es bei der Perspektive 1? Also das ist so ein bisschen doof, okay, ne? Mit 1 und 2. Also konkreten Fall, wie man, wenn den Frauen sowas geschehen ist, wie man dann damit umgeht? Oder geht es da auch darum, dass in der Perspektive 1 schon Ursachen rauszuarbeiten, wie es überhaupt zu solchen Traumata-Erfahrungen kommt. Genau, warum überhaupt diese Gesellschaft so gewalttätig ist und immer so, ja? Das ist natürlich ein Teil darin, dann Verständnis für zu haben. Okay, beides. Beinhaltet das dann auch eine Arbeit, die halt irgendwie präventiv erfolgt? Ja, oder wenn man dafür Zeit hat, gerne, aber das reicht in der Regel nicht. Also ich habe zum Beispiel lange, 4 Jahre oder so, Präventionsprojekte mit Hip-Hop gemacht, für mach mich nicht an, ey, und so, in Schulen, aber das ist Tröpfchen auf irgendeinem heißen Stein, ich weiß auch nicht genau, ja. Also natürlich heißt es auch Sensibilisierung, Fortbildung machen an Stellen wie dem sozialpsychiatrischen Dienst, in der Charité. Es heißt, in die Arbeitsweise der Polizei zu gehen und zu sagen, naja, es gibt hier eine neue Studie, die sagt, nicht 30% aller Frauen lügen, sondern 3 erzählen die Unwahrheit. Und also so eine Art Lobby, Sensibilisierungs-, Aufklärungsarbeit, Interessen deutlich machen und so. Das heißt es auch. Das wäre sozusagen schon die Umsetzung. Also es geht, so eine Arbeit geht, das hatte ich ja vorhin gesagt, tatsächlich in der Vernetzung, in verschiedenen Vernetzungs-, aber auch mit diesen verschiedenen Ebenen. Das heißt, einmal diese therapeutisch-beraterische Ebene, aber auch immer sozusagen politische Fragen, Notwendigkeiten der Vernetzung, Notwendigkeiten, da bestimmte Sachen einzubringen. Ja. Du kannst erst mal kommen. Also ich habe es jetzt auch so verstanden, also man kann das natürlich runterbrechen auf ganz konkrete Handlungsweisen auf den verschiedenen Ebenen. Nur was ich habe jetzt erstmal verstanden, dass es ja auch relevant ist, diese verschiedenen Ebenen voneinander zu trennen oder sich klar, also klar zu haben, dass es die beide gibt. Weil ich denke, man kommt ja ganz schnell immer an den Punkt, dann hat man die sozialen Problemlagen, oder es geht mir jedenfalls in meiner Praxis, so die sozialen Problemlagen alles völlig klar oder analysiert das mit den eigenen Kategorien oder im Gesellschaftsverständnis. Und trotzdem sieht die subjektive Realität dann nochmal anders aus. Und natürlich kommt man immer wieder zu dem Schluss, Revolution wäre eigentlich das einzige Mittel, oder also sozusagen, es muss sich alles verändern. Nicht mit den Menschen, die hier leben. Also sozusagen, man braucht den großen gesellschaftlichen Wurf, weil es ist innerhalb dieser, also unter kapitalistischen Bedingungen, macht eine psychosoziale Arbeit sowieso keinen Sinn. Das ist ja eine Konsequenz, die man ziehen kann. Und ich also kenne das aus meiner Praxis, man da ist jetzt etwas überspitzt gesagt, aber man auch zu dem Punkt kommt, man sieht doch, ist doch alles völlig klar, warum seht ihr das nicht? Und dass es da aber einfach diese verschiedenen Ebenen gibt, also das mit der Perspektive 1, Perspektive 2, das ist die Frage, wie stellt sich das wiederum in konkreten Möglichkeiten und Beschränkungen für die Einzelnen da, oft nicht so ohne weiteres auf der Hand liegt. Und dass das, glaube ich, was ist, was so in der Praxis hilft, das sich immer mal wieder klar zu machen jetzt. Es geht gar nicht darum, dass die unbedingt getrennt sind. Es geht um zu gucken, auf welcher Ebene lässt sich eigentlich welches Problem, muss es angegangen werden. So, ich glaube, das ist eher tatsächlich, warum ich das mit den Perspektiven versuche, analytisch zu trennen, natürlich nicht faktisch. Du wolltest, also was heißt faktisch? Da war noch ein Wort, ne? Ja, was wollte ich jetzt nochmal? Was ratet ihr denn dann einer Frau, die zu euch kommt, unter diesen gesellschaftlichen Aspekten zu unternehmen? Also wie, also was ist die Konsequenz aus der anderen Betrachtung? Wie soll man sich da verhalten? Wir raten nichts. Wir raten grundsätzlich gar nichts. Also erstmal nur eine Sensibilisierung dafür, dass... Auch nicht bei den Frauen. Das machen wir zum Beispiel bei der Polizei. Wenn die sagen, ah ja, K.O.-Tropfen gibt es nicht. Das sind junge Frauen, die wollen ihren Typ zurückhaben. Deshalb sagen sie, er hat sich vergewaltigt, was eine durchaus gängige Setzung der Polizei war lange Zeit. Es gibt keine K.O.-Tropfen. Da sagen wir nicht, der Frau geht zur Polizei und sagt, es gibt sie doch. Oder stell dir mal vor, du gehst zur Polizei und sagst, es gibt sie doch. Sondern wir versuchen zu sagen, okay, wo sind wir, wo ist die Ebene, wo man was vielleicht bewirken könnte, vielleicht. Ja, ich dachte nur irgendwie, weil das schlägt sich doch bestimmt auch irgendwie in der Beratung dann nieder, oder nicht? Ja, in der Haltung zu sagen, Mensch, ja, ich habe jetzt die Frage, glaube ich, nicht ganz konkret verstanden. Ja, oder vielleicht habe ich es jetzt noch schon verstanden. Also die Haltung, dass man einfach dann bestimmte Dinge auch mehr ernst nimmt und nicht immer gleich sagt, ja, du bist krank, deswegen ist das so und so. Ist ja klar. Also dass man halt mehr so auf einer Ebene redet. Okay, ja, das ist ja schon... Klack, klack, sehr gut, danke. Genau. Also diese Zuordnungsfrage, ja, um das sozusagen zu verbinden und diese sowohl die gesellschaftlichen Machtverhältnisse darin zu reflektieren, also für sich zu reflektieren, als auch die, ich sag jetzt mal, die Unterstützung rauszubekommen mit der Person, die Unterstützung haben will, welche das sein kann. Und das kann dann durchaus, und da wurde vorhin gefragt, ob das genuin psychologische Sachen gibt. Ich glaube tatsächlich, es gibt genuin also ich weiß nicht, ob es genuin ist, aber es gibt eine psychologische Ebene, auf der es erstmal ganz unmittelbar im Selbstverhältnis, in der Selbstwahrnehmung, im Vertrauen zu anderen wieder irgendwie Gespräche und Veränderungen braucht. Ja. Also zum Beispiel erklären, wie das so, ich meine, was passiert, wenn eine Erstarrung plötzlich bei irgendwas oder von einem Klingelschild nichts mehr zu lesen ist, was das für Symptome sind. Und da habe ich ja vorhin diesen David Becker zitiert, der sagt, es gibt die individuelle Ebene, so, auf der die Gewalt erfahren wurde, die Symptome sind auch individuell, und es gibt die sozialgesellschaftliche, machtpolitische, sozialpolitische Ebene. Aber es gibt sie meines Erachtens, es gibt die Symptome ja auch, und die sind getragen, wie auch immer. Ja, ja, ich denke, es ist ja auch ein Unterschied, wenn ihr jetzt sagt, also wenn ihr das jetzt auch verbal wirklich so sagen würdet, es ist nicht deine Schuld, dass du in dieser Scheißlage bist. Ja, das ist sowieso, sondern, das war es ist schon auch so, guck dir das mal an, die üben ja alles total den Druck auf dich aus. Ich meine, klar ist das auch frustrierend, aber es ist auch erstmal gut, das bewusst wahrzunehmen. Ne? Mhm, genau, sowas zum Beispiel dann rauszunehmen. Und Schuldfragen spielen immer auch eine Rolle. Ja. Die sind auch als Symptome im ICD-10 übrigens aufgelistet unter posttraumatisches Belastungssyndrom. Schuld und Scham ist ein Symptom auch. Ja. Nur so als, wie das dann auch klinisch aufgegriffen wird, das tatsächlich. Okay. Ja, ich wollte nochmal aufgreifen, wie wollen wir das jetzt machen? Möchtest du, dass Zwischenfragen gestellt werden während der Darstellung, oder möchtest du erstmal was vortragen und danach darüber diskutieren? Oder wollen wir einfach so machen? Für mich wäre es jetzt so okay. Ich würde dann sagen, wenn ich das Gefühl habe, ich würde gerne weiter, ist das so für euch? Also auch in Ordnung mit den Zwischenfragen? Okay. Genau, also was wichtig wäre diese verschiedenen Perspektiven zu behalten, nicht nur auf die individuelle Person, auf ihre Störung, ihre Pathologie und so weiter zu gucken, sondern eben auch, was ist da eigentlich an Rahmenbedingungen? Und deshalb als zweiten Punkt, das wäre jetzt der Punkt der Ebene. Trauma ist kein singuläres Ereignis. Trauma ist ein, und ich sage jetzt extra nicht Gewalt, sondern das, was danach folgen kann. Trauma ist ein Prozess. Das heißt, es ist eben zu gucken, an welchen Stellen, warum gelingt es denn einer Person nicht, das zu überwinden? Nicht, weil sie jetzt nicht die nötigen Ressourcen aus der Kindheit oder genetisch mitbekommen hat, sondern weil es immer wieder Stellen gibt, an denen sie unter Beweispflicht gerät, daran erinnert wird, ihr die Wahrnehmung abgesprochen wird, sie wieder in eine Auslieferungs- und Ohnmachtssituation kommt. Deshalb ist Trauma kein singuläres Ereignis, was einmal stattgefunden oder in der Vergangenheit stattgefunden hat, was irgendeine Person ist, zu blöd ist zu verarbeiten, wo dann die Angehörigen sagen, jetzt ist aber mal gut. Das ist ganz oft so. Ja? Es sind dann eben die Angehörigen, die sagen, jetzt ist aber mal gut, oder die Klinik, die sagt, nehmen Sie jetzt bitte besser Medikamente. Und also es gibt auf jeden Fall die Versorgungslandschaft für Menschen, die für ein einzelnes Gewaltereignis eine Unterstützung brauchen, ist, wenn man Trauma als Prozess nimmt, ausgesprochen schlecht. Luise Rettemann hat da diesen Begriff der Entwürdigung, das habe ich ja vorhin schon erwähnt, eingeführt, hat jetzt angefangen, über die Entwürdigung in diesen ganzen Versorgungssachen muss man sprechen, auch in der Psychotherapie, in Kliniken und so weiter. Und da ist sozusagen nochmal die Haltung von Lara, jede Frau braucht ihre Zeit, ihren Weg, ihre Unterstützung. Das heißt nicht, dass wir die geben können, das, was sie braucht, aber wir können gucken, wo gibt es Angebote und wenn nicht. Im Moment kämpfen wir ja für ein Angebot für Frauen mit schwer komplexen Gewalterfahrungen, von früher Kindheit an fortlaufend, dass da die Versorgungslage verbessert wird. Das heißt dann irgendwie Gelder versuchen zu kriegen, Angebote zu entwickeln, an die einzelnen Einrichtungen zu gehen und so weiter. Also das sind Lücken überall. Versorgungslücken heißt es ja im institutionellen Sprachgebrauch, gibt es ohne Ende. Gibt es eigentlich was anderes? Gibt es zwischen den Lücken eigentlich auch was anderes? Gibt es schon. Aber das als zweite Haltung. so, das umzusetzen. Und das heißt ja auch nochmal, wieder immer wieder der Link, also die Verbindung zur kritischen Psychologie, auch ganz klar die gesellschaftlichen Machtverhältnisse, Herrschaftsverhältnisse tatsächlich nicht aus den Augen zu verlieren. Das eben auch im Moment von Herrschaft zu sehen, und zwar von der Ursache her, warum gibt es sexuelle Gewalt? Warum verändert sich das aktuell? Da komme ich gleich drauf. Und das Dritte ist, warum wird es zum Prozess? Also Chronifizierung würde es klinisch heißen. Ja? Warum chronifiziert sich eine Störung? Also ich spreche das jetzt an. Oder warum wird es zu einer seelischen Behinderung? So ist die Sprache zum Beispiel. Und da gibt es auch noch andere Kategorien aus der Pathologie. Das hat ja der Michael Sonntag heute gesagt. Es gibt auch noch das Bedroht von seelischer Behinderung. Ist sozusagen ein Schlupfloch, wo man einsteigen kann in die Institution und sagen kann, okay, Präventionsarbeit und deshalb Hilfe. Das gibt dann aber nicht bei den Therapieanträgen, sondern das gibt dann bei den Sozialpsychiatrischen oder wo auch immer, bei den Sozialanträgen. Jetzt haben wir dieses Phänomen beobachtet. Ist es noch okay? Doch, so. Genau, jetzt komme ich nochmal zu einem, wenn ihr noch irgendwie Verbindung zur kritischen Psychologie mehr braucht, dann sagt das, ja. Weil ich finde, für mich ist das eigentlich eine relativ klare Sache, dass ich orientiert bin an kritisch-psychologischem Denken. Es kann aber sein, dass sich das nicht so einfach schlicht vermittelt. Also der radikale Einnahme des Begründungsstandpunkts und das ist des Subjektstandpunktes auch. Und das rauszufinden und da Unterstützung finden unter Beibehaltung der gesellschaftlichen Herrschaftsverhältnisse, diese beiden Perspektiven. Mhm. Also ich würde gerne noch mal wissen, ob es da einen Unterschied gibt zwischen dieser Bedingungs-, Bedeutungs-, Begründungsanalyse, die ja auch diese beiden Perspektiven hat, also vom subjektiven Problem her dann auch die gesellschaftlichen Bedingungen zu analysieren, die damit zusammenhängen, und diesem Lebensführungskonzept, ob es da irgendwie so einen größeren Unterschied gibt. Weil Lebensführung ist ja auch aus der kritischen Psychologie, ne? Das ist ja Holzkamp zum Schluss sozusagen. Holzkamp. Bedingungen heißt ja, was sind das für Bedingungen und welche Bedeutung verleihen die einzelnen Bedingungen? Ne? Das ist ja eigentlich die Frage. Wie sind die gewonnenen, historisch speziellen Machtverhältnisse, wo ich als Feministin sage, Geschlechterverhältnisse, Zweigeschlechtlichkeit ist immer ein Teil von Herrschaft, das würde vielleicht die kritische Psychologie so nicht sagen. Braucht diese kapitalistische Formation, um zum Beispiel kapitalistisch sein zu können? Also ich wäre da eher Geschlechterverhältnisse als ein fundamentales Moment dieser gesellschaftlichen Verhältnisse wären Bedingungen. Aber das ist noch nicht die Subjektseite, weil welche Bedeutung verleihen die einzelnen Bedingungen? Was sehen sie überhaupt für sich als wichtige Handlungsprämissen? Das wäre ja das. Und dann zu fragen, warum? Das wäre auch bei Leuten, die schwere Konflikte, Probleme aufgrund von Gewalt haben, ganz klar ja auch die Frage, welche Bedeutung verleihen sie was und warum tun sie das? Das wäre diese Bedingungs-, Bedeutungs-, Begründungsebene. Lebensführung ist das Vollzogen. Wie gestaltet ein Mensch, sie, er, wie auch immer, ihr Leben und wie sind darin bestimmte Bedeutungen quasi materialisiert? Also wie teile ich meine Zeit ein zum Beispiel? Das hat ja, muss ich mich nicht selber darüber verständigen, warum ich den ganzen Tag am Schreibtisch sitze und sonst nichts mache. Aber es hat ja irgendeine Begründung. Ich will Professorin werden zum Beispiel. Oder so. Aber wie, also das ist sozusagen, wenn ihr was mit dem Begriff performativ anfangen könnt, ist die vollzogene Bedeutungsbegründungsebene in den Bedingungen. So die Zeiteinteilung, welchen Sachen verleihe ich Sinn, was ist mein Alltag, was sehe ich als notwendig, dass ich es mache, wo sind die Konflikt- und Problempunkte. Das wäre sozusagen das Lebensführungskonzept, wie ich es verstehe, muss man ja immer dazu sagen. Und Holzkamp hat es ja entwickelt als eine Alternative zum Persönlichkeitskonzept. Er sagt, nicht diese Persönlichkeit, wo alles schon geronnen, materialisiert und in Zement gegossen ist, ja, wupp, sondern zu sagen, es ist eigentlich eine Ansammlung von Tätigkeiten, wozu auch das Denken, das Sinnverleihen, das Bedeutung geben und aufgrund dessen, warum ich finde, dass es bedeutsam ist, dass XYZ mir jetzt gerade irgendwie mein Fahrrad wieder geschnitten hat, handle ich und schreie los. So. Und wenn mich jemand fragt, warum, sage ich, ich fühle mich unsicher und der geht mir auf die Nerven, alle Autofahrer sind los, also wieder eine Personalisierung und so weiter. Also das wäre sozusagen ja diese Lebensführung als eine, wie gestalte ich mein Leben, wo sehe ich den Sinn und wie teile ich, also aus dem Feminismus, wie teile ich meine Zeit ein, was finde ich wichtig, was nicht in meinem Leben zu haben, was gelingt mir vielleicht auch nicht und warum nicht so. So. Deshalb ist es quasi eine Art, wie würdet ihr das sehen, ihr anderen kritischen Psychologen, alle? Es ist eine Art Versuch, das Persönlichkeitskonzept zu überführen in ein Lebensführungskonzept. Also in die Tätigkeit, den Vollzug der Lebensführung mit den unbewussten, bewussten Anteilen drin. Das ist ja keine rational bewusst vollzogene Sache. Du warst jetzt aber erst, dann du. Mhm. Ne? Du, ja, Entschuldigung, geschielt. Ja, ich habe geschielt. Ich wollte auf den Begriff der Würdigung nochmal kurz zurück von Luise Reddemann, hast du ja gesagt. Mhm, Luise Reddemann. Würdest du das jetzt auf die Ebene des Subjektes packen oder auf die Ebene der situativen Bedingungen? Mhm. Weil das kann ja für mich eine würdigende Situation sein. Wäre die dann auch auf der beschreibenden Situationsebene als in Würdigung sein? Also verstehst du, was ich meine? Würde ich also machen. Ich würde sagen, es ist beides. Ja. Oder würde da jetzt, also auf der theoretischen Ebene, man da noch eine Trennung ziehen, weil in Würdigung ist die Situation und das Erleben ist traumatisierend, oder? Also da habe ich gerade noch so eine Das ist die Beschreibung auch der Situation. Ja. Weil wenn jemand kommt auch zu Lara und sagt, ich bin hier entwürdigt worden, dann sage ich nicht, du dumme Kuh, ey, wieso fühlst du dich entwürdigt? Das war doch ganz anders gemeint. Nee. Ja, dann habe ich ja den Subjektstandpunkt komplett verlassen. Also ich gehe von dem Subjektstandpunkt eigentlich, das ist damit dann auch die Situationsbeschreibung, damit auch die Situation. Ja. Also wird auf der Systemsebene sozusagen. Und auch die Praxen, da muss man ja wirklich auch die ganzen Praxen nehmen. Erzählen, was ist Ihnen denn passiert? Wie war das in der frühen Kindheit? Jetzt, ich frage Sie ja nichts Schlimmes, aber sagen Sie mal, wie war Ihr Verhältnis zu Ihrer Mutter, zu Ihrem Vater, zum Onkel und so? Diese ganzen, das sind tatsächlich die institutionalisierten Praxen auch Teil. Das Erfragen und Erzählen auf Forderungen. Für die Diagnostik, für das den Eintritt in ein Unterstützungssystem, was man noch nicht mal weiß, ob es gut ist hinterher. Mhm. Also, es ist ja wie eine Eintrittskarte. Ne? Mhm. Aber, nee? Ich habe mich das auch gefragt, so wie du es dargestellt hast, ist das mit der Beeindruckung, und wir haben uns dabei ertappt, das versuchsweise wieder zurück zu übersetzen. Ja. Wie kommst du auf die Idee von Perspektive 1 und 2 und wie den Zusammenhang aufmachen? Also, man könnte ja sagen, dass die Anforderungen von einer Frau, die traumatisiert ist, als entwürdigend erfahren wird. Ja, genau. Und das reicht. Ist die Erfahrung von Welt vor dem Hintergrund des Traumas, die dann als entwürdigend erfahren wird. Das reicht aber. Ja, klar. Ja, genau. Das ist es ja auch gefasst. Das wäre der genau. Wie erfährt das Subjekt, die Frau jetzt hier diese Anforderungen subjektiv? Ja, oder irgendjemand. Und nicht jemand kann sagen, so, das ist ja das, was du die ganze Zeit sagst, so geht es dann nicht. Das ist ein bisschen schlimm. Und es eben nicht abzuwenden auf die Person, die soll jetzt mal ihre Haltung zu Würde und nicht verändern, sondern zu sagen, okay, es ist ja eine soziale Gewalt, die da passiert ist und es wiederholt sich quasi in abgeschwächten Formen. Man kann nicht sagen, jetzt bauen Sie aber mal Ihren Trigger endlich ab, ja, so. Sondern, okay, was sind das eigentlich für Systeme, die solche Konstellationen und Anforderungen hervorbringen? Sie sind ja eigentlich... Wir reden ja hier jetzt über auch Unterstützungssysteme. Also so, vielleicht ist es auch, ich habe das jetzt von Reddemann gerade, dass sie da, das ist ein Aufsatz jetzt auch im Internet, auf ihrer Website, ihr könnt es ja mal lesen und gucken, ob das gut ist. Ich habe es mal angelesen, ich schreibe es euch auch gern auf, Luise Reddemann. Es ist nur eine Anregung, das so zu denken. Ich fand es schön, weil sie so anerkannt ist, dass sie von Würde spricht. Das ist dann vielleicht ein bisschen überschwanger aufgegriffen von mir. Weil ich fand das so gut, weil sie ist ja so eine anerkannte Klinikleiterin gewesen, die sozusagen jetzt die ressourcenorientierte Traumatherapie und eine sehr Achtsamkeit, weil es spielt da auch eine Rolle. Und deshalb fand ich das jetzt mit dem, dass sie das sagt, hatte für mich nochmal so eine, da hänge ich mich ran an die Autorität, hat wieder nicht geklappt. Ich wollte noch zwei Sätze zur Lebensführung sagen. Ja. Zu Anfang dachte ich, das kann ja gar nicht. Natürlich muss es ein Problem der Lebensführung sein. Aber natürlich kann es auch anders. Das ist ja ICD-10, DSF. Genau. Das ist ja gerade nicht technisch. Es ist nicht, das ist so witzig, weil man denkt eigentlich, es geht ja gar nicht anders. Aber es ist nicht selbstverständlich. Null, null, nada. Ja. Ja, okay. Ich finde es insofern geschickt gewählt, ob der Versuch darauf geht, dass der anstelle eines Persönlichkeitskonzepts Lebensführung, jetzt ist es leider nicht gestellt, aber ich finde es geschickt gewählt, weil dieser Begriff ja in der Soziologie auch verwendet wird und interdisziplinär zu beobachten ist. Ja. Es hat ganz viele Bezüge in alle Fachrichtungen, ja. Man kann was nicht. Es kommt aus der Soziologie, Lebensführung, aus so einem Sonderforschungsbereich in München. Die haben sich angeguckt, wie Lebensführung wird unter dem Neoliberalismus zur Arbeit, also die festen Erwerbsarbeitsverhältnisse, die festen Familienstrukturen schwinden dahin. Und jetzt wird es eine eigene Arbeit, das Leben zu gestalten. Das ist die Soziologie der Münchner Lebensführung. Dann hat Holzkamp diese Sachen gelesen und hat gesagt, ja, wunderbarer Ansatz, aber es braucht eine Übersetzung, die das vom Standpunkt der Subjekte nochmal, wie werden die Anforderungen überhaupt erlebt. Es braucht eine Perspektive aus einer subjektwissenschaftlichen Seite und das hat er sozusagen in seinen letzten Schriften nochmal so angerissen. Ich finde das ein tollen Versuch, weil es eben auch bestimmte Selbstverständlichkeiten nochmal, also es weitet nochmal aus dem Blick. Also so. Okay. Wir haben hier noch zwei Worte. Ja. Also wenn es mir dann zu lange zu sagen, ich würde auch noch gerne ab. Genau. Ich würde noch gerne das Projekt. Okay, du brauchst du erst. Weil nur fragen, was du gerade mit institutionalisierter Praxis gemeint hast. Ist es schlecht zu fragen irgendwie was bei dir in der Kindheit? Oder? Je nachdem. Ne? Mhm. Also zum Beispiel, also wenn ich eine Therapie haben will, muss ich eine Anamnese machen, so über mich ergehen lassen. Wenn es aber schwer ist für mich, über Kindheit zu sprechen, wie mache ich das dann? Also deshalb hat Lara ja bestimmte Bedingungen sozusagen damals erkannt, dass es irgendwie keine diese Prozedere nicht erfordert. Es kann sein für eine Person, wo die Sachen, das heißt ja auch immer wieder in die Erinnerung gehen, wo die Gewalt nicht so leicht eben, das ist ja das Problem, was eben nicht so leicht wegschiebbar ist, die da erlebt wurde. Ich rede jetzt so blöd passiv, aber so. Ja? Und deshalb sind es bestimmte, nicht nur, dass der individuelle Arzt blöd ist, ne? Sondern das ist eine institutionalisierte Praxis. Um einen Zugang zu einer Klinik, zu einer Therapie zu bekommen, wird das immer wieder von vorne aufgerollt. Also zum Beispiel ist es für die Frauen eine Wahnsinnsschwierigkeit, für viele eine ambulante Therapeutin zu kriegen. Eine hat 100 Absagen bekommen, weil sie eine sogenannte sehr schwere dissoziative Identitätsstörung hat. Und jedes Mal anzurufen, eine Absage, das sind ja Hürden. Und das sind natürlich schon auch, da kann man sagen, institutionalisierte Praxis, wie viele Therapeutinnen gibt es, wofür sind die ausgebildet und so. Also das ist vielleicht so ganz grob. Ne? Auch die Kliniken, wer zahlt welche Klinik? Was muss ich alles begründen, um in diese bestimmte Klinik, die spezialisiert ist auf Dissoziation zum Beispiel, zu bekommen? Du hattest noch eine Frage? Ja, ich war nur dazu. Nein, wir machen mal lieb, du warst als erstes dran. Ich wollte nur kurz zu dem Gerade. Bitte? Zu dem Gerade kurz noch was. Ich merke mir das trotzdem, also was ich besser. Okay, dann gleich noch zu. Ich bin mir gerade unsicher, ob das jetzt zu sehr in spezielle kritisch-psychologische Fragen geht, aber also könnten wir sonst vielleicht auch einfach dann abbrechen, aber ich frage es jetzt trotzdem erst. Also ich kriege gerade noch nicht so richtig klar, inwieweit dieses Lebensführungskonzept, das habe ich auch immer nicht mehr so präsent, in welchem Verhältnis das zum Handlungsmöglichkeiten-Konzept steht oder Handlungsfähigkeitskonzept. Mhm. Also ich ähnliche Fragen, ich arbeite zusammen mit Opfern rechter Gewalt, rassistischer Gewalt, habe ich immer viel mit dem Handlungsfähigkeitskonzept begriffen und also Handlungsbeschränkungen und also fand das da ähnlich auch hilfreich als eine Alternative zum Persönlichkeitskonzept oder einem sehr passivierenden Konzept. Finde es gerade auch extra, also sehr spannend, weil sich jetzt nochmal das Lebensführungskonzept anzugucken und finde es aber, also habe es gemerkt, dass ich gerade einfach noch nicht klar habe, auf was, also wie die Ebenen auch dann zueinander stehen oder wie sozusagen die Konzepte zueinander stehen. Ja. Eine eher auf so einer kategorialen Ebene und aber wie sozusagen das Lebensführungskonzept dann dazu. Das ist quasi die vollzogene, also wie ich mir vorstelle, handlungsfähig zu werden, ist ja nicht Tag zu Tag neu, sondern es gibt eine bestimmte Struktur meiner Alltagsgestaltung. Und dem, warum ich diese mache, diese Sinngebungssachen. und was ich wie in meinem Alltag habe. Darum geht dieses Konzept. Also es widerspricht sich nicht, es war keine Revision des Handlungsfähigkeits oder sondern es war sozusagen ein Versuch, das als Struktur des Alltags auch zu wenden. Und für mich jetzt nochmal mit dem, ich habe das Gefühl, es gerät wirklich in den Blick. Was brauche ich denn, um mein Leben zu führen? Ich brauche mein Geld, ich brauche dies, ich brauche soziale Kontakte, das und das und das und das und das. Und dann kommen mehr Facetten rein von dem, was tatsächlich. Es ist eine Masse, konkreter, ne? Ja, es wird konkreter und es wird weggerichtet von der Person ein Stück. Ja. Was nicht heißt, dass die Person da nicht eine enorme Rolle spielt, weil sie ja auf eine Weise ihr Leben gestaltet. Aber da sind ja, deshalb ist es auch nicht das Subjekt und die Lebensführung, sondern Lebensführung ist immer subjektiv, individuell und sozial. Das ist sozusagen die. Ich hoffe, ich habe jetzt Holzkamp richtig referiert. Er nickt, er war abgesegnet. Ich möchte das nicht mehr, ich würde zustimmen. Aber das ist sozusagen eine Stärke da drin. Und das ist sozusagen dieses mit den Anforderungen konkret. Da komme ich aber sofort drauf. Du wolltest jetzt noch kurz was sagen. Ne? Mit der Therapie, also ich wollte nur sagen, dass es wahrscheinlich noch schlimmer ist, als abgelehnt zu werden, wenn man falsch einsortiert wird, beziehungsweise nicht die passenden Therapeuten findet und das gehört ja zusammen. Wie bitte? Das gehört ja zusammen. Ja, ich meine halt, weil da kommt man auch nicht so leicht wieder raus, ne? Also man kann ja eine Therapie nach einer bestimmten Zeit nicht abbrechen und dann eine neue finden. Also es wird doch, man kann es jederzeit wechseln, aber muss man jemanden finden. Ja, was wird denn? Das ist eine neue Therapie nicht bewilligt. Ja. Also, naja, aber wenn die einmal bewilligt ist, das weiß ich jetzt zufällig, dann kann die jemand anders übernehmen. Ach so. Das ist kein Problem. Das ist sogar gut für die, die übernimmt. Die muss keinen Antrag schreiben. Also das ist nicht das. Das ja, das wusste ich nicht. Ja. Ist nicht so? Ist das so? Ist das in ganz Deutschland so? Mhm. Ja. Das muss im selben Verfahren sein. Genau, das ist ganz, ganz wichtig. Du darfst nicht von Verhaltens zu Tiefen und zum Tiefen zu Dings und zu. Du musst in dem Verfahren bleiben. Das ist natürlich, stimmt, Dankeschön, das ist eine Einschränkung. Ja, und dann gibt es natürlich noch viele Verfahren, die gar nicht anerkannt werden. Ne? Also okay, gut. Okay, das ist ja. Das ist, ja. Okay, ich mache jetzt mal weiter und komme zu dem Problem, woraus dieses Projekt entstanden ist. Ich kann es ja erstmal versuchen, kritisch-psychologisch zu sagen. Es gab sozusagen zwei Phänomene. Sexuelle Gewalt, sagt ja niemand mehr, dass die tabuisiert wird, oder? Wir reden doch alle dauernd die ganze Zeit drüber. Anderen Eindruck? Ja? Naja, diese Definitionsschnackdebatte, ja. Na klar, das stimmt. Und das andere war halt ein ganz starkes Phänomen der Kulturalisierung. Und der, das ist sozusagen einmal diese, es gibt sexuelle Gewalt, ja, ja, aber die Bedingungen, um Unterstützung zu kriegen, werden eigentlich immer schwieriger. So. Stimmt das eigentlich, haben wir uns in der Beratung gefragt. Und wir hatten ja das Ding mit dem, wir haben alle einen totalen Burnout, wir kommen hier nicht weiter, es gibt gar nichts. Also irgendwie so dieses, ich dann natürlich mit meiner kritischen Psychologie hatte dieses Warnzeichen, Personalisierung, Burnout, Personalisierung. Die Frauen oder die Jobcenter sind blöd, die da arbeiten und so. Also dann sind wir ja darauf gekommen, zu gucken, dass es Arbeiten gibt, neue Arbeiten angefallen sind, die vorher nicht da waren und die auch im Erfassungssystem, sage ich mal, nicht vorgesehen sind, also überhaupt nicht wahrgenommen werden. So ist es halt mit der Orientierung auf Sachen, die nicht vorgesehen sind, werden erstmal nicht wahrgenommen. Das zeigte sich in so einem Unbehagen und haben dann gedacht, okay, was sind eigentlich die aktuellen gesellschaftlichen Veränderungen? Verändert sich jetzt was? Gibt es mehr Gewalt, mehr sexuelle Gewalt? Hat dieser Neoliberalismus da was mit zu tun? Wir brauchen jetzt irgendwie Hilfe, Unterstützung, Zusammenschlüsse. Und jetzt stelle ich das mal kurz vor, wie wir das, kritisch-psychologisch, das wollte ich ja eigentlich machen, waren wir mit der Überforderung. Wir sind alle überfordert, sozusagen nicht auf der richtigen Ebene. Wir haben die Widersprüche versucht, auf der falschen Ebene zu klären. Wir sind alle zu alt. Wir können das nicht mehr machen, diese Arbeit. Wir sind irgendwie im Burnout, wir brauchen mal eine Pause. So. Die richtigere Ebene, also es war eine Ebene von, wir können das nicht mehr. Wir Beraterinnen schaffen es irgendwie nicht. Wir sind alle total genervt, wir gehen nicht mehr gern zur Arbeit. Die Ebene, wo das gängiger wurde, wo wir auf einmal wieder kapiert haben, aha, es hat sich tatsächlich was verändert, war dann dieses, wie viel Arbeit erfordert es eigentlich, wenn wir zum Beispiel beim Jobcenter anrufen und wollen jemand unterstützen, falls wir das so machen. Oder bei der Rentenkasse einen Reha-Antrag für eine bestimmte Klinik. Ist es nicht mehr möglich und es hatte sich zu einem Wust von Arbeit, der dann auch messbar wurde, in Zeiteinheiten quasi, herausgestellt, dass zu machen, indem man da spricht, man muss diese Callcenter durchdringen. Das hatte ich jetzt ja schon ein paar Mal gesagt. Das heißt aber, dass in den Callcentern eigentlich nur standardisierte Sachen vorgesehen sind. Es gibt sozusagen die Möglichkeit, auch wenn es möglich ist, es zu begründen, warum jemand eine spezielle Unterstützung oder eben nicht Wiederbefragung braucht, die Möglichkeit war weg. Früher, ich habe eine Zeit lang meine Telefonbücher noch aufgehoben, weil da konnte man auch direkt an den Bahnhof anrufen. Das geht inzwischen gar nicht mehr. Und so war das auch. Man konnte sich überhaupt nicht mehr irgendwie melden und sagen, wie. Bis ich dann, oder wir auf die Idee gekommen sind, die Reha- und Frauenbeauftragten anzurufen, die dann noch direkte, oder Behindertenbeauftragten, auch die noch direkte Ansprechtelefonnummern hatten. Okay, aber dieses zu ergründen hat total lange gedauert. Und da war die kritische Psychologie insofern nützlich, weil es war eine sogenannte psychologische Stagnationsfigur. Ein Problem wurde versucht, auf der falschen Ebene zu lösen. Du wolltest was sagen. Also ich bin überhaupt nicht da drin, aber kannst du bitte kurz einfach nur konkret erklären, wo jetzt der Unterschied ist, den du erlebst, was du mit Konzentrisierung beschreibst? Weil ich kenne diese Struktur in der Arbeitsämter und was das heißt, das weiß ich überhaupt nicht. Genau. Und wie sich das dann verändert hat. Ja, okay. Also es gab nicht mehr die Möglichkeit, einen Ansprechpartner beim Jobcenter mit dem zu sprechen, zum Beispiel, wenn es darum ging, ich bleibe mal bei dem alten Beispiel, einen Umzug zu erwirken, obwohl unter Hartz IV und den gestiegenen Mieten das kaum möglich ist, einen Umzug noch zu bringen, weil wenn eine Frau zum Beispiel in Kreuzberg wohnt, kriegt sie für diese Sätze vom Amt keine Mieten. Es gibt eine Ausnahme, der Täter kennt den Wohnort und er könnte ihr auflauern, vielleicht auch nicht, aber man weiß es nicht, unsichere Situation, Ohnmacht und so. Und es gibt dann aber nicht mehr jemanden, wo die Begründung vermittelbar ist, sondern es gibt Callcenter, die sitzen dann, weiß ich, in Süddeutschland, mehr im Osten, ne, wo es billige Arbeitsplätze sind, und die haben standardisierte Antworten und die haben keine Nummer, um direkt irgendwo durchzuwählen. Das heißt, um eine Begründung loszuwerden und eine Sache zu erwirken, hast du noch nie irgendwo angerufen, wo du was willst? Und dann, also ich habe das gemerkt, ich hatte so ein Wahlscheinentelefon, ne? Und auf einmal ging es, drücken Sie die 1. Und ich so, bin ich zu meiner Nachbarin gegangen, drücken Sie die 1. Also es waren nur noch 4 Antworten von mir. Ich mit meinem Wahlscheinentelefon war sowieso außen vor. Ja, wählen Sie die 1. Leider sind Sie wieder aus der Leitung. Also aus diesem Abbau, also das ist ja quasi eine Effizienzstruktur, eine Abbau von Arbeitsplätzenstruktur. Es wird in Billiglohngebiete werden diese Callcenter der Telekom, der Arbeitsämter, der Rentner, ne? Und diese, ich weiß auch, wie die funktionieren, ich hab dann so kleine Interviews gemacht. Da kommt jemand aus Leipzig nach Berlin, ganz frisch, und ist dann bei der Auskunft der Kliniken, kennt aber gar keine Klinik in Berlin. Hat dann irgendwie die 3 Antworten, aber wenn das nicht passt, kannst du mit dem ja nicht sprechen. Wie? Wo sind Sie denn in Berlin? Oder ich frage dann, wo sitzen Sie denn eigentlich? Ja, in, Osnabrück oder so, ja? Also um das irgendwie, und das heißt, kritisch-psychologisch nochmal, die Möglichkeit Begründung überhaupt, es war nicht mehr nur, dass die Begründung nicht zählten, die Möglichkeit, eine Begründung irgendwie sozusagen an den Mann zu bringen oder an die Frau, war weg. Und das haben wir aber nicht kapiert. Und das war eine Zusatzarbeit, eine Wühlarbeit, eine jedes Mal wieder Briefe schreiben und dies und das und das und das und irgendwelche Ansprecher, das ist nur ein kleines Beispiel, aber ich finde es irgendwie so das beste Beispiel in Bezug zur kritischen Psychologie, weil es ist nicht so, die Begründungen interessieren nicht mehr, die Möglichkeit davor ist mit der Callcenterisierung gar nicht mehr da, weil es gibt 3 Standardmöglichkeiten, alles andere zählt nicht. Oder man ist super selbstbewusst und belatschert den, dass der da jetzt irgendwie alles in die Wege setzt. Das ist man aber nicht unbedingt, ne? Weil man irgendwie gerade unterstützt. Das war so ein Punkt, wo wir gesagt haben, das ist eine Verdichtung, jetzt sage ich es mal ganz schlimm, gramscianisch noch, eine Verdichtung von Hegemonie an diesem Punkt, ein Verdichtungspunkt, der gar nicht ins Auge fällt, weil er ist ja nicht vorgesehen, aber der sich heimlich eingeschlichen hat und der sozusagen die Möglichkeiten für bestimmte Begründungen gar nicht erst durchlässt. Und diese Bürokratisierung oder Technokratisierung, das hat schon der Männlichkeitsforscher Connell geschrieben. Es werden nicht mehr Frauenprojekte, zum Beispiel, also jetzt aus Australien inzwischen, Bronwyn Connell, also ist jetzt eine Frau. Es werden nicht mehr bestimmte Sachen argumentativ aus dem Weg geschlagen, sondern es werden alles an Zahlen und Effizienz gemessen, sodass man das nicht mehr begründen muss. So, wie Unternehmensberatung quasi. Die haben Zielvorgaben, zuck, zuck, zuck, und die sind nicht in Begründungslot. Die werden von außen eingestellt, reingeholt. Versteht ihr die? Ja. Diese, das ist wie so ein Zickzack der Herrschaft. Das Herrschaftszickzack. Auf jeden Fall haben wir, das war ein Phänomen, die Mehrzeit, dieses Mehrzeit. Und wir haben dann gesagt, wir brauchen jetzt die anderen politischen Projekte, versuchen wir zu fragen, ob die nicht Lust haben, mit uns ein Zeitungsprojekt zu machen. Aus ihrer Sicht, wir können das, wir sind ein kleines Projekt und wir haben nur eine begrenzte Perspektive, ne, auf die Landschaft. Zu sagen, und jetzt zeige ich euch mal, also wir haben gedacht, wir machen eine Kooperation zwischen Künstlerinnen, Wissenschaftlerinnen, Projektefrauen, Wissenschaftlerinnen, Globalisierungskritikerinnen, hier AGISRA, ein antipatriarchales Flüchtlingsprojekt, die autonomen Frauenhäuser, ESRA, die ist Wissenschaftlerin, Aktivistin, aus der Migranten, also Flüchtlingsbereich, aus der UNO, also wo Frauen bei der UNO versuchen, sexuelle Gewalt als Menschenrechte, und aus den Betroffenen kontrollierten, also Lara als Beraterin. Und haben die gefragt, wir haben folgende Anfrage, was seht ihr als wichtige Veränderungen und was seht ihr als neue Drehpunkte der Verfestigung sexueller Gewalt, sodass es eigentlich gar nicht auffällt. Dann haben wir Birgit Sauer aus Wien, die sind viele aus Wien, ne? Hier jetzt nicht, aber verderbe ich. Ja. Genau, Birgit hat was sehr Wissenschaftliches geschrieben, wir haben dann noch mit einer Journalistin gearbeitet, die alle Texte schön verständlich überarbeitet hat, also redaktionell viel reingesteckt hat, um in einer Alltagssprache, also einer alltagsnäheren Sprache, sage ich mal, als die kritische Psychologie oder so, zu beschreiben, was sind eigentlich gerade Punkte. Und Birgit hat zum Beispiel darüber geschrieben, wie in den USA festgestellt wurde, dass der Effekt des Abbaus wohlfahrtsstaatlicher Sicherung zu einer größeren, dass Heirat wieder zur bevorzugten Wahl von Frauen wird. Also dass das Fliehen oder das Entkommen aus auch gewalttätigen Beziehungen dadurch weniger geworden ist, so wegen der ökonomischen Absicherung. Und dass es ein Trick ist der Hegemonie, der Macht, Trick der Hegemonie, Quatsch, das zu kulturalisieren. Die Gewalt ist ja nicht in unseren normalen Verhältnissen oder in den Ökonomen, sondern ist ja bei den Migranten. Zwangsheirat und so. Also dieser Punkt Kulturalisierung ist so ähnlich wie Personalisierung, da erstmal so zu beschreiben, was könnte eine These dazu sein. Ja, das war dann der Artikel von Birgit. Also unser, das ist hier mein Editorial, da geht es darum, wir wollten versuchen, verschiedene Stimmen zusammenzukriegen, um einen anderen Blick auf diese Wirklichkeit zu werfen, aus einer Praxistheorie und Kunst und so weiter. Also, dann haben wir hier Armut von Frauen nochmal, einfach auf so einen ganz einfachen Nenner. Warum sind Frauen arm nach wie vor, ärmer? Warum ist es nicht Kinderarmut? Ne? Kinder, Familienarmut, das sind ja eigentlich Frauen, die arm sind. Deshalb sind auch die Kinder, weil sie alleinerziehend sind in der Regel. Dann hier zum Beispiel Abbau im Gesundheitssystem. Haben wir ja so vom WZB noch, sonst fand ich ganz gut, dass wie eigentlich der Abbau, der Sozialabbau betrifft ja nicht alle, sondern die Hierarchisierung vergrößern sich. Die Studie hier aus dem Wissenschaftszentrum Berlin hat zum Beispiel geschrieben oder herausgekriegt, dass es wird ein Management mehr, das Management wird sozusagen aufgebaut und je weiter nach unten werden die Sachen gekürzt, also in Krankenhäusern die Pflegebereiche. Das trifft dann, das haben die zwar nicht ausgewertet, 85% der Frauen. Also das heißt, Arbeitsbelastung durch Effizienzdruck für die Pflegekräfte, und das sind 85% Frauen, werden die Managementbereiche ausgebaut werden. So. Das sind ja auch Verschiebungen, die ganz wichtig sind, auch für die Hilfeleistungen, weil auch im sozialpsychiatrischen Dienst wird in jedem eine Managementstelle, die nur guckt, dass es effizient ist, eingeführt. Das heißt ja auch, wir hatten ja die Frage sexuelle Gewalt und Versorgung bei sexueller Gewalt, warum wird die schlechter? So. Das war dieser Beitrag. Und den hat dann nochmal hier Christa Wichterich, das ist eine globalisierungskritische Autorin, hat die nochmal, für ihre Mutter kam gerade in die Pflegestation, hat sie nochmal aus einer Alltagsperspektive, wie Pflegedumping eigentlich die Leute pflegebedürftiger macht, gezeigt. Wir wollten einfach so Drehmomente zeigen, die sonst nicht so diskutiert werden. Hier haben wir nochmal, wie eigentlich Sondergesetz und patriarchale Gewalt genau das machen, dass sexuelle Gewalt also Frauen mit Migrationshintergrund oder mit Flüchtlingsstatus sexuelle Gewalt viel schwerer entkommen können. Dass es nicht so eine kulturelle Sache ist, sondern die Frauen von Agistra aus Köln haben das auf den Punkt gebracht, Residenzpflicht, eigenständiges Aufenthaltsrecht und so weiter. Dann haben wir, ich gebe es hier nochmal eine Kritik an der Integrationsdebatte, da habe ich jetzt gerade die Thesen vergessen, aber das könnt ihr ja nochmal durchlesen. Hier nochmal zu den neuen UN versuchen, sexuelle Gewalt als Menschenrecht zu etablieren. Und genau, das ist von einem Interview mit Martina Hilsanik von Wildwasser, wo es darum geht, was eigentlich die Punkte, ist noch okay? Ich bin gleich fertig, ja. Was eigentlich die Verschärfungen sind. Und sie beschreibt das ganz gut, zum Beispiel Frauen, die jetzt in Beratung kommen, haben einen längeren Beratungsbedarf als früher. Meist ist die Krise, in der die Frauen stecken, noch verbunden mit Arbeitslosigkeit, Hartz-IV-Bezug oder auch Probleme im Job. Da gibt es viele Zusammenhänge. Wenn ich erlebt habe, dass ich einem Missbraucher ausgeliefert bin und das Gefühl wiedererlebe, wenn ich vor einem Chef oder Sachbearbeiter sitze, dann setzt das alte Mechanismus in Gang. So, auch krank werden und die Gesundheitsreform. Also was sind eigentlich die Verstärkungsmomente, die nicht daran liegen, dass die Frauen das nicht gut hinkriegen, sondern was sind das für Nahelegungen in den Verhältnissen? Und ich habe jetzt nochmal das, was ich euch heute schon mehrfach erzählt habe, geschrieben, wie das eigentlich dazu kommt, in diesen politischen Zeiten, also in diesen politischen Entwicklungen, dass Leistungsdruck, Notwendigkeit, sich zu rechtfertigen und so weiter stärker werden und damit auch die Unterstützungsmaßnahmen, die andererseits ja finanziert werden, von sexueller Gewalt quasi torpedieren oder unterlaufen. Dass man da verschiedene Aspekte hat. Das hat jetzt ausgedingst. Genau, dann möchte ich noch euch auf was Letztes hinweisen. Wir haben das als linke Feministin quasi mit Zahlen zur Normalität von Geschlechterverhältnissen hier auf dieser Zahlenleiste nochmal untermauert. 40%, das gibt eine Studie von 2004, die einzige repräsentative Studie zur Gewalt gegen Frauen, von der Bundesregierung oder vom Bundesministerium in Auftrag gegeben. 40% haben Gewalt erlebt seit dem 16. Lebensjahr, 47% haben noch nie darüber gesprochen, 24% verdienen Frauen weniger in Deutschland als Männer und sind damit Schlusslicht in der EU von der Ungleichheit der Löhne auf Platz 15. Schlusslicht 16, glaube ich. Dann sind hier 75% und dann gerade Bayern, ganz vorne, 75% der Frauen in Bayern verdienen unter 1.000 Euro monatlich. So. Ja. Und dann haben wir hier aus, ich weiß nicht, ob ihr Mascha Madörin kennt, das ist die Einzige, die sozusagen versucht, die Haushalt, der ja neutral, geschlechtsneutral erfasst hat, die Haushaltsposten geschlechtsspezifisch zu erfassen. Und dann hat also auch die unbezahlte Arbeit, die ja nicht erfasst werden kann, weil sie nicht erfasst wird. Kann das jemand lesen? Wie viel sind das? 132 Millionen oder Milliarden? Millionen Stunden arbeiten im Jahr 2000 Frauen im Kanton Basel-Stadt unbezahlt im Haushalt, Kinderbetreuung und Pflege. Also die haben das nochmal. 132 Millionen Stunden arbeiten im Jahr 2000 Frauen im Kanton Basel-Stadt unbezahlt. Und die hat das ganz schön aufgezeigt, was da eigentlich verloren geht auch für Lebensqualität von Frauen. Und dass es sozusagen so viel ist wie der gesamte Finanzsektor der Schweiz, ne? Was einer der größten der Welt ist, was da an unbezahlter Arbeit. Die haben das einfach so parallel gestellt. Und wir wollten diese Zahlen, diese Normalität, die auch Bedingungen für Gewalt schafft, die wollten wir in dieser Leiste. Ach genau, hier ist der schönste, noch meine Lieblingszahl. 0,079% beträgt der Anteil des Frauenhaushalts in Berlin. Also wenn man jetzt sagt, das wird doch so viel gegen sexuelle Gewalt und für Frauen getan, das ist der gesamte Frauenhaushalt, 0,0, also nicht 0,1, sondern weniger als 0. Zahlen sind echt schwer, ne? Also es ist tatsächlich kein großer Anteil, es ist nur unter einem sowieso Prozent, aber auch unter 0,1%. Und das wollten wir einfach nochmal bildlich darstellen, wie das ist. Und dann halt diese wunderbare japanische Fotokünstlerin, diese Installation macht, wie, keine Ahnung, die hatten dann total passende Titel auf jeden Fall. Na gut, das war so der Versuch. Ich muss jetzt, glaube ich, mal aufhören, ich rede total Quatsch. Das war der Versuch, diese Sachen auf den verschiedenen Ebenen nochmal umzusetzen und publik im wahrsten Sinne des Wortes zu machen. Gibt es das irgendwo? Im Internet. Unter Lara, aber auch nicht immer. Irgendwie gibt es da diese dubiose Webseite, wo es immer wieder rausfliegt. Hast du es denn als PDF? Könnten wir dich anmelden? Du schickst das könnt ihr machen. Ich habe deine Mailadresse. Genau. Ihr meldet mich an. Okay. Wir können es einfach auch googeln, weil es gibt. Ach, du hast es ins Netz gestellt, ja? Genau. www.andersarbeiten.de. Dort gibt es einen Punkt Geschlechterverhältnisse. Dort ist da ist es drin, ne? Als PDF und auch als HTML. Ach, super. Soll ich es jetzt gar nicht aufschreiben hier, oder? Ich schreibe www.andersarbeiten.de. Ah ja, das ist gut. Ich schreibe jetzt beide. www.andersarbeiten.de. Achso, und finanziert worden ist das von verschiedenen Stiftungen. Ja, ich bin jetzt auch fertig. Ich hätte auch noch eine Frage. Und zwar, ich habe vorhin schon mal gedacht, weil ich von so institutionalisierten Praxen erzählt habe, na, an die, wo du ja erzählt hast, dass du in Bezug auf die Diagnose. Auf was? Auf diese Diagnose- oder Analyse-Momente von erstmal ausgefragt werden. Dass ihr da erkämpft habt. Erkämpft, ja. Hm? Ja. Hm. Also, dass das, also das irgendwie zu umgehen, da war ich dann irgendwie auch gleich bei hier Flüchtlingsfrauen und Erstanrufungen und der nochmal spezifisch, also das würde mich einfach interessieren, wie ihr mit der solchen Situation umgegangen seid oder ob ihr da auch Handlungsmöglichkeiten gefunden habt. Mit Erstanhörungen und Flüchtlingen? Ja, und also. Das ist ja super brutal, einfach sich erst, also da steht so der Aufenthalt gegen. Ich weiß. Aber da habt ihr keine. Naja, immer so vereinzelt, ne? Das sind immer sehr vereinzelte Kämpfe zu begleiten oder auch zu vermitteln. Hier Xenion ist ja leider parallel der Workshop, ne? Xenion ist eine Anlaufstelle, die das auch begleiten, auch. Also das finde ich jetzt sehr schade, aber da zu gucken auch vielleicht, wenn es muttersprachlich was braucht, wer das begleiten kann, Banjing oder so. Also so. Das ist bei Lara schwer, weil es die Muttersprachen gar nicht gibt so oft. Ne? Und wir arbeiten mit Dolmetsch, aber das funktioniert nicht so gut. Also das sind schon auch Frauen ohne gesicherten Aufenthalt auch so. Ja. Ja, gibt es auch, ja. Aber ihr seid auch, habt auch eine Grenzmöglichkeit, ja. Seid ihr müsst ihr auch zurückschicken. Oder das Vermitteln oder Unterstützen. Ne? Wir haben da keine. Und erkämpft, ich meine, das war damals, weil es eine Erstanlaufstelle und ein Krisenzentrum ist, erkämpft war vielleicht ein bisschen dramaturgisch ein bisschen groß. Aber natürlich war es, es war ein Kampf um diese Beratungsstelle damals. Ja. Ja. Ja, ich würde jetzt einfach sagen, ich höre jetzt mal auf zu reden und wir können noch diskutieren. Ja. Viertel nach vier ist es. Mhm. Ich kann auch gerne eine Regelliste machen. Ja, yeah. Okay. Ist okay so? Ja. Bis halb oder bis vier? Ich muss um halb gehen, weil ich dann den anderen Workshop vorbereite. Also, ich dachte um vier, aber es schließt dann. Nee, eigentlich geht der Workshop bis um vier. Jetzt ist es Viertel nach. Eine Dreiviertelstunde haben wir noch Zeit. Wir können ja sagen Viertel vor, dass es noch eine Pause gibt, oder? Ja. Pause. Werden wir jetzt sofort? Ja.